Abschnitt 18 aus Herrn Mahlhubers Reiseabenteuer von Friedrich Gerstecker. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sind Sie Herr Mahlhuber? Der Kommerzienrat Mahlhuber verbrachte eine furchtbare Nacht. Solange das Licht brannte, warf und quälte er sich mit Gedanken über seine Leber, und als das Licht niederbrannte und verlöschte und einen nichtswürdigen Qualm und Gestank im Zimmer verbreitete, peinigte ihn die Angst über das gedrohte Nachtwandeln des entsetzlichen, langhaarigen Menschen, bis er endlich mit Tagesanbruch erst in einen unruhigen, fieberhaften Schlaf verfiel. Als er am andern Morgen durch den Hausknecht geweckt wurde, der nachtwandelnde Doktor schlief noch, konnte er kaum seine Glieder rühren. Seine erste Frage war nach dem telegrafierten Gepäck, und der Hausknecht bekam 30 Kreuzer, als er ihm die freudige Mitteilung machte, dass es unten in der Gaststube stehe. Giedelsbach, das war sein Ziel, dem er zuzustreben hatte. Giedelsbach, was kümmerte ihn die andere Welt? Dort lag seine Heimat, dort lag für ihn Gesundheit und Ruhe, und Dorothee hatte ganz recht gehabt, er war ein Tor gewesen, auch nur einen Fuß herauszusetzen aus dem Weichbilde der Stadt. Rasch war er angekleidet, den Zug wenigstens heute Morgen nicht zu versäumen und gezwungen zu sein, noch länger in diesem schrecklichen Neste liegen zu bleiben. Den Morgenzug hatte er aber schon versäumt, denn er kam um 5:30 Uhr vorüber, der nächste Personenzug dagegen erst Mittag um 2 Uhr, und so lange Zeit blieb ihm jetzt, sich von den Strapazen der letzten Nacht auszuruhen. Der Aufenthalt in dem mit Menschen vollgedrängten Gasthofe, die heute in noch weit größeren Massen angeströmt kamen als gestern, war übrigens so unangenehm, dass er beschloss, die ihm noch übrige Zeit lieber zu einem Spaziergang zu verwenden. In seinem Zimmer lag noch der entsetzliche Doktor, und mit dem wollte er unter keiner Bedingung weiter etwas zu tun haben. Die Umgegend von Lichtenfels hatte mit den 2 Gulden, die er Strafe bezahlt, indessen noch zu viel der trüben Erinnerungen für ihn, und er beschloss deshalb, das Tal hinunter und nach der nächsten, kaum 3/4 Stunden entfernten Eisenbahnstation zu marschieren, dort ein Glas Bier zu trinken und dann wieder, sich völlig Zeit nehmend, langsam zurückzugehen. Sein Gepäck ließ er indes vor allen Dingen an den Bahnhof stellen, wo er es der Aufsicht des Gendarmen empfahl, nahm dann seinen Regenschirm, richtete seine Uhr nach der Bahnhofsuhr in Lichtenfels, schrieb sich die genaue Abfahrt des erwarteten Zugs in sein Taschenbuch, fest entschlossen, eine volle Stunde vorher an Ort und Stelle zu sein, und wanderte langsam am Hange des Berges hinab, das reizende Maintal hinunter. Das Wetter war wundervoll und nur die Straße etwas heiß und staubig. Der Kommerzienrat dachte aber gar nicht daran, sie zu verlassen, er wollte sich nicht wieder pfänden lassen und erreichte eben, den breiten, sonnenheißen Weg langsam entlang schlendernd, die kleine Eisenbahnrestauration in Staffelstein, als eine Extrapost mit 2 jungen, elegant gekleideten Leuten anhielt und die Reisenden ausstiegen. Der Kommerzienrat betrat hinter ihnen das Gastzimmer und hörte nur noch, dass die Eisenbahnleute ihre Witze über die Post machten, die, wie der Postillon erzählte, von Bamberg kam. »Die haben es auch nicht erwarten können, bis der Zug ankam«, lachte der eine, »oder fürchten sich am Ende gar vor dem Puffen?« »Na Gott sei Dank, in so einem alten Klapperkasten 4 Stunden zu sitzen«, sagte der andere, »wo sie es heute Mittag in 3/4 hätten abmachen können, es gibt doch überall verrückte Kerle.« Der Kommerzienrat, der des warmen Wetters wegen ein ganz unscheinbar graues Sommerröckchen, selbst ohne den Orden, trug, das er zufällig in seinem Reisesack gehabt, glich mit seinem baumwollenen Regenschirm. Er hatte sich in den Kopf gesetzt, dass seidene Regenschirme nicht gesund wären, wie der grauen Schirmmütze eher einem gemütlichen Kaufmann aus irgendeinem kleinen Städtchen als einem königlichen Kommerzienrat. Sein bescheidenes, höfliches Wesen trug noch mehr dazu bei, Fremde in diesem Glauben zu bestärken. Und die beiden Reisenden, die nach leisem Flüstern zusammen ihn eine Weile aufmerksam betrachtet hatten, schienen sich auch in der Tat über ihn zu unterhalten. Wie aber der Mann, welcher Hafer gestohlen hatte, später, sobald er zwei Menschen heimlich miteinander flüstern sah, immer einen dritten an sie abschickte, zu horchen, ob sie nicht von Hafer sprächen, so war es dem Kommerzienrat mit der ihm von dem Gendarmen untergeschobenen Nichte zumute. Er hatte ein böses Gewissen und dachte auch schon daran, sein Bier rasch auszutrinken und die beiden Fremden sich selber zu überlassen, als der eine Reisende auf ihn zukam und freundlich zu ihm sagte: »Dürfte ich wohl fragen, ob Sie hier in der Gegend ansässig und bekannt sind?« »Nicht besonders. Guten Morgen, meine Herren«, sagte der Kommerzienrat etwas verlegen, seine Mütze ziehend. »Ich bin selber erst kurze Zeit hier und komme von Lichtenfels herunter.« »Von Lichtenfels? So?« fragte der andere rasch. »Dorthin wollen wir gerade. Also dort sind Sie bekannt?« »Nur sehr wenig.« »Waren Sie gestern dort?« »Gestern? Ja, allerdings«, erwiderte Herr Mahlhuber, und ein eigenes dumpfes Gefühl nahender Gefahr beschlich ihn, wenn er sich auch selber noch keinen richtigen Grund dafür anzugeben wusste. »Gestern war ich dort.« »Und unten am Bahnhofe, wie der Morgenzug von Hof kam?« »Ja, zufällig«, sagte Herr Mahlhuber, die beiden Männer, einen nach dem anderen, erstaunt und doch auch wieder scheu betrachtend. »Ist da nicht«, machte plötzlich der ältere der Brüder seinen letzten Zweifeln ein rasches Ende, »eine junge, sehr hübsche und elegant, aber einfach gekleidete Dame mit einem alten, hässlichen, etwas krummgehenden Herrn ausgestiegen, der sich für den Regierungsrat Redmeier, in Lichtenfels aber für einen Kommerzienrat Mahlhuber ausgegeben hat. Wie ich übrigens aus ziemlich guter Quelle weiß, ist er keins von beidem, sondern ein Schwindler, der auf unbegreifliche Weise das junge Mädchen betört haben muss und sich jetzt sogar für ihren Onkel ausgibt, weniger Verdacht zu erregen. Die beiden Personen müssen Ihnen aufgefallen sein, und Sie werden uns einen großen Gefallen erweisen, wenn Sie uns auf die richtige Spur bringen wollten.« Die Bombe war geplatzt. Das mussten jedenfalls die beiden Brüder der jungen Dame sein, und was für derbe, handfeste, wild aussehende Burschen waren es. Wie eilig hatten sie es dabei, nicht einmal Zeit auf den Mittagszug zu warten. Gott bewahre, müssen extra Post nehmen, nur um eine Stunde früher an Ort und Stelle zu sein. Maria und Josef, das hatte noch gefehlt, und für seine Gutmütigkeit konnte ihm da eine schöne Suppe eingebrockt werden. Und wie grob, hässlicher, krummgehender Herr! Aber Gott sei Dank, das war jedenfalls eine maliziöse Verdächtigung des Telegrafen, die ihm jetzt vortrefflich zustatten kam und die er für sich benutzen konnte. »Nun, erinnern Sie sich nicht?« fragte der Erste wieder. »Die Dame trug, wenn ich nicht irre, ein seidenes, ungebleichtes Kleid und einen Strohhut.« »Ja, ganz recht«, sagte der Kommerzienrat, dem keine weitere Zeit gegeben wurde, sich die Sache zu überlegen. »Ich glaube, ich erinnere mich an ein solches Paar, ein junges, sehr hübsches Mädchen und ein alter, würdiger Herr.« »Würdiger Esel«, rief der Zweite wütend aus, »der alte Halunke sollte an sein Grab denken, anstatt solche Streiche in seinen Jahren zu machen. Aber die Familie ist jetzt entehrt. Und will das Mädchen denn einmal so wahnsinnig sein? Gut, dann mag sie ihn meinetwegen nehmen, aber in unserer Gegenwart muss die Hochzeit sein, und in Stücke reiß ich den Schuft, wenn er nur mit dem Zucken einer Wimper dagegen ansträubt. Aber meine Herren, warf der Kommerzienrat jetzt verlegen ein, wissen Sie denn auch, dass der ältliche Herr mit der jungen Dame wirklich durchgegangen ist? Könne nicht am Ende Umstände, ein eigentümliches Zusammentreffen? Hallo, rief der eine von ihnen plötzlich, indem er den Kommerzienrat mit weit aufgerissenen Augen ansah. Heißen Sie am Ende mal Huber? Ich? Nein, rief der Kommerzienrat, ehe er noch wusste, was er gesagt hatte, und nur im Instinkt der Selbsterhaltung Namen, Titel, Orden, kurz alles verleugnend. Hehehe, sehe ich aus wie ein Kommerzienrat? Nein, lachte der andere über die naive Frage, das tun Sie allerdings nicht. Und mein Bruder machte nur Spaß. Aber solch ein sonderbares Zusammentreffen von Umständen, wie Sie es nennen, kann auch nicht stattgefunden haben, denn ein alter Herr, wahrscheinlich derselbe, ist vor einiger Zeit mit ihr mehrmals gesehen worden. Pest und Gift über den Burschen, mir tritt die Galle ins Blut, wenn ich nur an ihn denke, und Gnade ihm Gott, wenn er mir unter die Hände kommt. Erst will ich mein Mütchen an ihm kühlen, nachher mag er sich entschuldigen. Und was ist aus den beiden geworden? In Lichtenfels muss man das doch erfahren können. Allerdings, erwiderte ihm der Kommerzienrat, dem der kalte Angstschweiß auf die Stirn trat, wenn Sie nur gleich auf dem Bahnhofe den Packmeister oder in der Krone den Wirt fragen wollten, in der Krone, glaub ich, haben Sie logiert. Er wusste gar nicht mehr, was er sprach. Der Jüngere der beiden stampfte den Fuß auf den Boden, dass die Gläser auf dem Tische zusammenklirrten. »Haben Sie logiert?« fragte der Ältere aufmerksam werdend. »Ja«, sagte der Kommerzienrat und fühlte dabei, wie er durch seine Lüge in ein ganzes Netz von Verwickelungen immer weiter hineingeriet, indem er rettungslos hängen blieb, wenn er nicht rasch Anstalt machte, das Ganze mit einem Schlage zu zerhauen. Zeit zum Überlegen blieb ihm aber gar nicht, und nur in einer Art Instinkt stammelte er, »Ja, haben Sie logiert, aber die Dame ist fort.« »Wohin?« riefen beide zu gleicher Zeit. Der Kommerzienrat Mahlhuber hatte in seinem ganzen Leben noch nicht so rasch gedacht wie in diesem Augenblick. Sobald die beiden entsetzlichen Menschen nach Lichtenfels kamen, wo ihn fast jedes Kind am Bahnhofe kannte und der Gendarm sich für seinen speziellen Freund hielt, war er verloren. Dort erkundigten sie sich natürlich zuerst. Dem Polizeibeamten gegenüber hatte er das Mädchen für seine Nichte ausgegeben, wenigstens stillschweigend geduldet, dass sie ihn Onkel nannte, und sein sämtliches Gepäck stand dort aufgeschichtet. Er konnte ihnen gar nicht entgehen. Dorthin durften sie also nicht, und nur einen einzigen Ableiter gab es jetzt für ihn, wenigstens ein paar Stunden Zeit zu gewinnen. Blitzschnell schossen ihm die Gedanken durch den Kopf, und in der Verzweiflung, im Trieb der Selbsterhaltung das letzte Mittel ergreifend, rief er rasch und entschlossen aus, »Nach Coburg! Die beiden Leute sind etwa vor einer Stunde, vielleicht kaum so lange, und in demselben Augenblick, als ich hierher ging, in einem verdeckten Wagen nach Coburg gefahren. Ich weiß, dass sie sich noch bei dem Packmeister nach dem besten Wirtshause erkundigten und von diesem, wenn ich nicht irre, in den Bären gewiesen wurden.« Der Kommerzienrat log wie ein Leichenstein. »Und das wissen Sie gewiss?« rief der Jüngere der beiden. »Das weiß ich gewiss. Sie wollten in Coburg Mittag machen und dann nach Sonneberg fahren.« »In der dortigen Gegend muss der alte Schuft auch zu Hause sein«, rief der Ältere rasch, »und er war dabei.« Der Kommerzienrat biss sich auf die Lippen, schien aber fest entschlossen, in diesem Augenblick nichts übel zu nehmen, und sagte, Den ältlichen Herrn habe ich nicht selber gesehen, aber ein Koffer war hinten aufgeschnallt. »Dann haben wir sie«, rief der Jüngere jubelnd, und in die Tür springend schrie er dem Postillon zu, sich rasch bereit zu halten und sie augenblicklich nach Coburg zu fahren. »Nach Coburg«, rief dieser erstaunt, »über Lichtenfels«. Dem Kommerzienrat stockte das Blut. Der Ältere machte seiner Angst aber ein schnelles Ende. »Gott bewahre«, rief er, »wir schneiden über Banz ein ganzes Stück Weg ab und können in 2 Stunden in Coburg sein. Komm, Heinrich, trink dein Bier aus, wir haben keinen Augenblick mehr zu verlieren. Apropos, wie ist Ihr Name, mein Herr?« »Mein Name?« rief der Kommerzienrat, an den diese Frage gerichtet war, bestürzt. »Müller, Kaufmann Müller.« »So nehmen Sie unseren herzlichsten Dank. Sie haben uns einen sehr großen Dienst erwiesen. Alles in Ordnung, Postillon?« »Alles«, sagte dieser, sein Glas auf einen Zug leerend und einem Mittelding zwischen Kellner und Packknecht zurückreichend. »Also nach Coburg«, rief der Jüngere, seinem Bruder voran in den Wagen springend. Und einige Sekunden später rasselte dieser auf der nach Banz führenden Straße unter dem lustigen Hörnerklang des Postillons dahin. Der Kommerzienrat aber blieb wie in den Boden gewurzelt zurück und starrte dem Wagen nach, soweit er ihn mit den Blicken verfolgen konnte. »Befehlen Sie noch ein Glas Bier, Herr Müller?« Mahlhuber sah sich ganz verblüfft um, als ihm einfiel, dass er ja selber den Namen angegeben, und er wurde dunkelrot im Gesicht. Rasch dankend drehte er sich von dem Kellner ab, zahlte für das Getrunkene und schritt dann selber, aber nicht mehr in so gemütlichem Schritte, als er hierher gekommen, nach Lichtenfels zurück. Ende von Abschnitt 18. Gelesen von Klaus Missfeld.